Alle rennen auf ihrem Weg. Jeder glaubt, er kommt zu spät, ja. Alles wirkt hier so gehetzt, so gestresst, was ist los? Man erntet, was man sät, ja. Jeder denkt, dass er's verpasst, doch keiner weiß was. Alle springen für ihr Produkt, haben Druck jeden Tag, erfüllen den Bedarf, ja. Doch du und ich, wir haben alle Zeit dafür. Du und ich, tu nur das, was uns gefällt. Glaub an mich und was uns zusammenhält. Du und ich, wir haben alle Zeit dafür. Alle folgen ihrem Ziel. Die meisten wollen zu viel, ja. Alle bauen an ihrem Plan, wollen ihn fahren um jeden Preis und spielen das falsche Spiel, ja. Doch du und ich, wir haben alle Zeit dafür. Du und ich, tu nur das, was uns gefällt. Glaub an mich und was uns zusammenhält. Du und ich, wir haben alle Zeit dafür. Verschwinden wir zusammen, die anderen sehen wir irgendwann. Wir machen, was wir wollen und dann schauen wir nicht zurück und fahren von vorne an. Wir fahren von vorne an. Du und ich, wir haben alle Zeit der Welt. Du und ich, tu nur das, was uns gefällt. Glaub an mich und was uns zusammenhält. Du und ich, wir haben alle Zeit der Welt. Du und ich, wir haben alle Zeit der Welt. Du und ich.